SWR 2 Spielraum. Als wäre ich ein Klavier. Haydn am Hof Esterhazy. Ein Hörspiel in 4 Sätzen von Melanie Becher. Wo ist der Paukist? Wo ist der Paukist? Da bin ich schon, Herr Oberkapellmeister. Ja, das wird aber auch Zeit, Herr Timpano. Der Fürst kann jeden Moment den Saal betreten. Dann wollen wir doch mal hören, was Meister Haydn zu bieten hat. Takt 21. Takt 21 bin ich dran. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Gut schaut er aus, der Herr Kapellmeister. Ich habe ihn ja nicht mehr gesehen, seit er aus London zurück ist. Die Perücke frisch gepudert, die Livreeknöpfe blank poliert. Ja, er hat immer schon Wert auf ein tadelloses Aussehen gelegt. Und auf das seiner Musiker. Wehe, wenn da mal die Livree nicht reinlich genug war. Oder die Strümpfe nicht weiß genug. Oh. Wie lange ist das jetzt her, dass er beim alten Esterhazy in den Dienst getreten ist? 30 Jahre? Oder länger? Das war ja der Vater vom jetzigen Fürsten. Was sag ich? Der Großvater war's. Das heißt, angestellt hat ihn der Bruder vom Großvater, der Paul Anton. Oder Anton Paul? Egal, der ist ja eh gleich gestorben. Aber dann kam der Nikolaus. Ja, Fürst Nikolaus der Erste, Esterhazy. Von nun an komponieren Sie nur noch für mich. Von nun an, Kapellmeister, bin ich Ihr Herr und Gebieter. Jawohl, Euer Durchlaucht. Zweimal täglich erscheinen Sie in meinem Vorzimmer. Einmal vormittags und einmal nachmittags. Ich lasse Sie dann meine musikalischen Wünsche wissen. Jawohl, Euer Durchlaucht. Abends finden Sie sich pünktlich zum Konzertieren ein. Und dass Sie mir ja auch alle Schmuck anzusehen sind, Sie und Ihre Musiker. Gepuderte Perücke, livrierte Uniform und weiße Strümpfe. Haben Sie gehört, Kapellmeister? Weiße Strümpfe. Selbstverständlich, Euer Durchlaucht. Sie können gehen. Euer Durchlaucht, wenn ihr mir nur noch eine Frage gestatten wollt. Bitte? Wenn ich mich vormittags und nachmittags bei Ihnen zum Antichambrieren einfinden soll und abends zum Konzertieren, wann soll ich dann die Musik einstudieren? Wann soll ich meine Schüler unterrichten? Wann soll ich die Instrumente stimmen und warten? Wann soll ich mich um die Abschriften der Noten kümmern? Und vor allem, wann soll ich komponieren? Haydn! Da sollen Sie jetzt einmal die Großmut Ihres neuen Fürsten kennenlernen. Wann Sie komponieren sollen, das überlasse ich Ihnen. Von mir aus dürfen Sie sogar nachts komponieren. Jetzt hätte ich doch um ein Haar meinen Einsatz verpasst. Das Los des Paukisten. Man macht bum, bum, bum und dann hat man wieder 30 Takte Pause. Und dann wieder bum, bum, bum und wieder 30 Takte Pause. Da kann schon mal passieren, dass man mit den Gedanken abschweift. 30 Takte, was sage ich, 30 Jahre im Dienst des Fürsten. Ohne Pause. Eine Heidenarbeit hat er gehabt, der Herr Haydn. Und der Fürst? Na, das war ein Fantast. Der hat sich doch damals mitten im ungarischen Ödland sein Märchenschloss bauen lassen. Ein Schloss. Größer noch als das Schloss des Kaisers in Wien. Ein Schloss, größer als alles, was in diesem Jahrhundert an Schlössern erbaut wurde. Eine Art Versailles. Aha. Mit über 100 Gemächern, einem gigantischen Park drumherum, mit Springbrunnen, Tempeln und Pavillons. Ja. Dazu ein Ballhaus, ein Marionettentheater und ein Opernhaus. Oh. Und jeden Abend muss Spektakel sein. Dafür sorgen Sie, Haydn? Jawohl, Euer Durchlaucht. Ja, es soll das prachtvollste Schloss aller Zeiten werden. Und wissen Sie, wie ich es getauft habe, Haydn? Nein. Esterhaza. Schloss Esterhaza. Esterhaza. Klingt das nicht wie Musik? Esterhaza. Ach, köstlich, einfach köstlich. Apropos, was mein musikalisches Talent angeht, Haydn, so fühle ich mich aufs Sträflichste von Ihnen vernachlässigt. Wollten Sie nicht ein paar Bariton-Trios für mich schreiben? Und? Was ist? Ich habe noch kein einziges zu Gesicht bekommen. Ich werde mich noch heute an die Arbeit machen, Euer Durchlaucht. Ich möchte doch sehr darum bitten. Sie wissen, wie sehr ich das Bariton liebe. Ja. Und wie gewandt ich bereits darauf bin. Ja. Und für heute Abend, lassen Sie mich überlegen, ich hätte gerne ein paar Divertimenti und dazu ein Klavierkonzert. Sehr wohl, Euer Durchlaucht. Ja. Als wäre ich ein Klavier. Der Fürst spielt auf mir, als wäre ich ein Klavier. Man schlägt ein paar Tasten an und schon ertönt Musik. Habe ich mich erschrocken. Das war nur die Tür, die zugefallen ist, Herr Oberkapellmeister. Es hat wohl gezogen. Die Tür? Weshalb war sie denn offen? Na, ich habe sie doch aufgemacht. Ja, aber wieso denn? Weil ich dem Herrn Oberkapellmeister doch so gern beim Komponieren zuhöre. Aber Nanette, Sie wissen doch, dass ich die Tür lieber zu habe, wenn ich am Komponieren bin. Was war denn das schon wieder, Nanette? Entschuldigen Sie bitte, Herr Oberkapellmeister. Jetzt ist mir doch der schwere Suppentopf aus der Hand gerutscht. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Sie sollen bitteschön nicht mit den Töpfen klappern, wenn ich am Komponieren bin. Aber wie soll ich denn dem Herrn Oberkapellmeister das Essen richten, wenn ich nicht mit den Töpfen klappern darf? Sie dürfen mit den Töpfen klappern, wann immer Sie wollen, aber nicht, wenn ich am Komponieren bin. Aber Sie sind doch fast immer am Komponieren, Herr Oberkapellmeister. Und was essen müssen Sie trotzdem. Aber nicht jetzt. Ich muss jetzt nichts essen, ich muss komponieren. So, und wo war ich jetzt stehen geblieben? Nanette! Ja, Herr Oberkapellmeister? Hab ich nicht gesagt, ich will meine Ruhe? Nein, Herr Oberkapellmeister. Sie haben nur gesagt, ich soll nicht mit den Töpfen klappern. Und da habe ich mir gedacht, ich singe ein bisschen, um mir die Zeit zu vertreiben. Thank you. 35 Takte Pause. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Die Pauke ist mir halt doch das liebste Instrument. Wenn ich immer so eifrig fiedeln müsste wie die Geiger da vorne oder so nach Luft schnappen wie die Bläser oder gar das Baritonspiel, dass der Fürst so vernarrt war in dieses Instrument, das hat der Bratschist erzählt. Für ein großes Talent hat er sich gehalten, der fürstliche Regent. Dabei heißt es, er hätte nur eine einzige Tonart beherrscht. Hier, euer Durchlaucht. 10 Bariton-Trios, für euch eigenhändig komponiert von eurem Hofkompositeur. Ausgezeichnet, Haydn. Lassen Sie sehen. Aber was ist das? Das eine ist in D-Dur verfasst, das andere in G-Dur, das nächste in E-Dur und ein weiteres sogar in Fis-Moll. Fis-Moll. Ich wollte euch ein wenig Abwechslung bieten, euer Durchlaucht. Aber Haydn, wissen Sie das denn nicht? Sie als mein Hofkompositeur, wissen Sie das denn nicht? Ich verstehe nicht, euer Durchlaucht. Bariton ist ein Instrument, das sich nur in A-Dur spielen lässt. Aber euer Durchlaucht, wieso sollte es sich nur in A-Dur spielen lassen? Weil es so ist. Ich bin seit Jahren erfahren mit diesem Instrument. Mit Verlaub, euer Durchlaucht, aber es besitzt Saiten und ein Griffbrett wie jedes andere Streichinstrument auch. Widersprechen Sie mir nicht, Haydn. Wenn ich sage, es lässt sich nur in A-Dur spielen, dann verhält es sich auch so. Bis heute Abend wünsche ich 10 neue Bariton-Trios in A-Dur. Haben Sie mich verstanden? Sehr wohl, euer Durchlaucht. Euer Durchlaucht. Was ist denn noch? Wenn ihr mir noch eine Frage erlauben würdet, damit meine Kompositionen auch ganz gewiss euren Gefallen finden, spielen euer Durchlaucht das Instrument gestrichen oder gezupft? Gestrichen oder gezupft? Ja, ich meine, streicht ihr nur die vorderen Saiten für die Melodie oder zupft ihr auch die hinteren Saiten für die Begleitung? Selbstverständlich streiche ich das Bariton. Was denn sonst? Und jetzt verlassen Sie bitte mein Vorzimmer. Sehr wohl, euer Durchlaucht. Gezupft. Gezupft. Gezupft. Der fürstliche Musikus. Ich wette, die Saiten zum Zupfen hat er gerade erst entdeckt. Ich wette, er hatte seine liebe Not mit dem fürstlichen Musikus, der Herr Kapellmeister. Über 100 Bariton-Trios soll er für ihn komponiert haben. Dabei hätte er sicher viel lieber Streichquartette geschrieben. Das war ja gewissermaßen seine Spezialität. Er hatte ja das Streichquartett quasi erfunden. Wie viele hat er jetzt komponiert? 58? 59? Egal. Bei den vielen Werken, die der Herr Kapellmeister geschrieben hat, kommt eh keiner mehr mit dem Zahlenzählen nach. Dass ich mich auch ja nicht mit dem Pausenzählen verzähle. Oh, ich bin wieder dran. Der Schluss vom Adagio. Exzellent war das. Exzellent. Wo sind Sie denn? Wo sind Sie denn? Was ist denn, Herr Timpano? Ich kann meine Noten für den zweiten Satz nicht finden. Ausgerechnet für den zweiten Satz. Ja, wo ich doch da meinen großen Auftritt habe. Ah, ich hab Sie. Ich bin draufgesessen, Herr Oberkapellmeister. Ich hab mich draufgesetzt, damit Sie nicht vom Notenpult fliegen, wenn ich... Schon gut. Ruhe bitte, meine Herren. Und... Thank you. Was ist denn los? Mein Gott, eine Ohnmacht. Ich höre gerade, die Fürstin ist in Ohnmacht gefallen. In Ohnmacht gefallen? Beim Fortissimo? Es sieht ganz danach aus. Und jetzt? Spielen wir nicht weiter? Nein. Aber wir können auch nicht warten, bis die Fürstin sich wieder erholt. Wieso fährt er denn nicht fort, der Herr Kapellmeister? Doch nicht etwa wegen der Fürstin und ihrer kleinen Unpässlichkeit. Wir beginnen noch einmal mit dem Andante. Und den Fortissimo-Schlag diesmal noch lauter, wenn ich bitten darf. Noch lauter? Und die Fürstin? Die werden wir damit aus der Ohnmacht reißen. Und? Was hat der Herr Kapellmeister in London für einen Triumph gefeiert mit dieser Symphonie? Und mit dem sogenannten Paukenschlag im zweiten Satz. Überall wird erzählt, er hätte die eingeschlafenen englischen Zuhörer damit wecken wollen. Dabei war es ganz anders. Den Einfall bekam der Herr Haydn nämlich ganz sicher durch mich. Jawohl, durch mich. Die Fürstin ist wieder zu sich gekommen. Na, das hat sie mir zu verdanken. Ihre werte Ohnmacht allerdings auch. Ja, ich war es, der den Herrn Haydn auf den Einfall brachte. Wenn das die Nachwelt erfährt. Herein. Guten Morgen, Herr Oberkapellmeister. Ah, der Herr Timpano. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, das heißt, nein. Sie haben mich rufen lassen, Herr Oberkapellmeister? Ja, ich wollte Sie unter vier Augen sprechen. Sicher wegen des gestrigen Vorfalls. Sie sagen es. Es tut mir aufrichtig leid, Herr Oberkapellmeister. Aber sehen Sie, ich hatte im ganzen zweiten Satz keinen Ton zu spielen und da... Selbstverständlich hatten Sie im zweiten Satz keinen Ton zu spielen. Der zweite Satz ist ja kein Allegro, der zweite Satz ist ein Andante. Ich weiß, aber... Aber ist das ein Grund, einfach einzuschlafen? Mitten im Konzert? Natürlich nicht, Herr Oberkapellmeister. Geschnarcht haben Sie auch noch. Oh. Und zwar so laut, dass Ihr Schnarchen bis hinauf in die fürstliche Loge drang. Oh. Der Fürst hielt ihr Schnarchen zunächst für ein neumodisches Instrument, das er noch nicht kannte. Ah. Doch dann wurde ihm zugetragen, sie wären mitten im Konzert eingeschlafen. Oh, und was hat er gesagt, der Fürst? Na, was soll er schon gesagt haben? Köstlich, hat er gesagt. Einfach köstlich, das. Ach, und ich dachte schon, er hätte meine sofortige Suspendierung befohlen. Das könnte er wohl kaum ohne seinen Herrn Oberkapellmeister. Ohne seinen Herrn Oberkapellmeister. Oh, und der Herr Oberkapellmeister? Der würde sich jetzt gern wieder dem Komponieren widmen, wenn Sie nichts dagegen haben. Das heißt, Sie wollen mich in der Kapelle behalten? Oh, ich danke Ihnen, Herr Oberkapellmeister, ich danke Ihnen. Es soll auch nie wieder... Schon gut, Herr Timpano, schon gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Oberkapellmeister. Ich hatte im ganzen zweiten Satz keinen Ton zu spielen. Selbstverständlich hatte er im zweiten Satz keinen Ton zu spielen. Der zweite Satz ist ein Andante. Der zweite Satz ist fast immer ein Andante. Und selbst wenn er ein Largo wäre oder ein Adagio, in einem langsamen Satz hat eine Pauke nun mal nichts verloren. Das ist gegen die Konvention, ja. Aber wieso denn eigentlich nicht? Ein Paukenschlag dort, wo er überhaupt nicht hingehört? Wo man ihn am allerwenigsten erwartet? Das wäre eine Überraschung. Das muss ich sofort notieren. Wo ist die Feder? Wo ist Papier? So. Oder so ähnlich. Der Streich ist ihm gelungen. Und wäre mein gesegneter Schlaf im Andante seiner 70. Symphonie nicht gewesen, oder war es die 71.? Aber auch da kommt eh keiner mehr mit dem Zählen nach. Bei den 104 Symphonien, die er geschrieben hat, der Herr Kapellmeister. Ja, immer zu Streichen aufgelegt. Einen ganz besonderen Streich soll er sich ja in seiner 45. Symphonie geleistet haben. Ich war damals nicht dabei. Die haben ja damals noch gar keinen Paukisten gehabt in der Kapelle. Aber der Flötist hat's mir erzählt. Und der wiederum hat's vom ersten Geiger, dessen Vater seinerzeit erster Geiger war, im Esterházy. Esterházy. Ich liebe Esterházy. Ich liebe Esterházy mehr noch als Maria Elisabetta, meine Frau. Haydn, ich will hier nie wieder weg. Aber sonst beenden euer Durchlauf doch den Aufenthalt hier im Oktober? Diesmal nicht. Das heißt, ihr wollt nicht zurück nach Wien? Ich hasse Wien. Und nicht zurück nach Eisenstadt? Eisenstadt? Langweilig. Nein, ich bleibe hier. Fürst Esterházy und Schloss Esterházy sollen auf immer vereint sein. Herr Durchlaucht, wenn ihr mir die Frage gestattet, was ist mit den Musikern? Sie wollen nach Hause, sie wollen gehen. Sie mussten Frauen und Kinder zurücklassen, um den Sommer über nach Esterházy zu kommen. Was kümmern mich die Privatangelegenheiten der Musiker? Die Musiker sind dort, wo der Fürst ist. Dort, wo der Fürst ist, spielt die Musik. Mit Verlaub, euer Durchlaucht, aber die Musiker... Ich bestimme, wer hier geht oder nicht, Haydn. Gewiss, euer Durchlaucht. Wie bringe ich das nur den Musikern bei? Sie wollen nach Hause. Sie wollen gehen. Sie wollen gehen? Gut. Ich lasse sie gehen. Einen nach dem anderen. Ich bestimme, wer hier geht oder nicht, Haydn. Aber nicht in meiner Sinfonie, euer Durchlaucht. Nicht in meiner Sinfonie. Als erstes lasse ich den Oboisten gehen und den Hornisten. Jawohl, sie hören in Takt 31 einfach zu spielen auf. Dann geht der Fagottist... Dann gehen der zweite Oboist, der zweite Hornist, der Kontrabassist und der Cellist. Dann geht der Bratschist. Ja. Ich werde Ihnen sagen, Sie sollen Ihre Instrumente einpacken, Ihr Licht auf dem Notenpult löschen und die Bühne verlassen. Die Bühne wird immer leerer und dunkler. Und zuletzt spielen nur noch die zwei Violinen. Ist das jetzt etwa modern? So kann man doch keine Sinfonie beenden. Da fehlte doch das Finale, Haydn. Das Tutti fehlte, das große Orchester-Tutti. Man will doch auch wissen, wenn man zu klatschen hat. Fehlt es Ihnen an Zeit, die Sinfonie zu vollenden? Keineswegs, euer Durchlaucht. Aber Sie haben ja viel zu wenig Töne komponiert. Und die Musiker haben Sie damit auch beleidigt. Die sind ja aus Protest alle nacheinander aufgestanden und haben die Bühne verlassen. Die Musiker sind auf meine Anweisung hingegangen. Auf Ihre Anweisung hin? Jawohl, euer Durchlaucht. Und von diesem Schluss wird man noch in 50 Jahren sprechen. Dessen versichere ich euch. So? Sie sind ein Spaßvogel, Haydn. Aber mir ist überhaupt nicht zum Spaßen zumute. Nein. Ihre Musik hat mich so wehmütig gestimmt. Sie hat so eine Sehnsucht in mir geweckt. So eine Sehnsucht. Ich sehne mich nach meinem Schloss. Nach meinem Schloss in Eisenstadt. Es zieht mich zurück nach Eisenstadt. Zurück nach Eisenstadt. Und damit hat er genau das erreicht, was er hat erreichen wollen, der Herr Kapellmeister. Ein schlauer Fuchs. Noch am nächsten Tag ist der Fürst mit dem gesamten Hofstaat nach Eisenstadt aufgebrochen. Und die Musiker waren wieder glücklich mit ihren Frauen vereint. Ja, der Herr Kapellmeister soll es ja in der Hinsicht weniger gut getroffen haben. Ein zänkisches Weib soll er zur Gattin haben. Es heißt, sie könne einen Künstler nicht von einem Schuster unterscheiden. Jetzt muss ich aufpassen. Gleich kommt mein Tremolo. In pianissimo. Aber wieso ist es denn auf einmal so dunkel? Ich kann mein Tremolo nicht finden auf dem Notenblatt. Wo ist mein Tremolo? Ich muss es auswendig spielen. Zu dunkel. Was ist denn jetzt schon wieder, Herr Timpano? Es ist zu dunkel. Zum Notenlesen ist es zu dunkel. Ja, aber warum brennt denn die Kerze nicht auf Ihrem Notenpult? Ach, die Kerze ist aus. Ah, das war sicher mein letzter Forteschlag. Der Luftzug von meinem letzten Forteschlag hat sie ausgeblasen. So zünden Sie es halt wieder an. Ich habe aber nichts zum Anzünden. Würde vielleicht der Hornist so freundlich sein und dem Paukisten die Kerze anzünden? Danke. Ruhe bitte, meine Herren. Und? War das jetzt der Hornist oder der Fagottist, der es erzählt hat? Der Hornist war's. Der Fürst soll ja außer seinem Bariton noch eine andere Leidenschaft gehabt haben. Spieluhren. Die fürstlichen Gemächer waren bis oben hin gefüllt mit Spieluhren. Was stehen Sie denn so da, Heiden? Setzen Sie sich doch. Verzeiht, Euer Durchlaucht. Ich habe noch so viel zu besorgen heute und da bleibe ich lieber stehen. Und wenn Sie ein Stück Esterhazy-Torte bekommen aus der fürstlichen Hofkonditorei, dann würden Sie sich doch setzen, nicht wahr? Nein, Euer Durchlaucht, selbst dann nicht. Was sind Sie nur für ein anständiger Mensch, Heiden? Immer fleißig, immer gewissenhaft, immer gottesfürchtig. Aber so tun Sie Ihrem Fürsten doch den Gefallen und setzen Sie sich. Also gut. Was ist das? Da haben Sie sich erschrocken, was? Ach, das neueste Stück aus meiner Sammlung. Ein Sessel, in dessen Sitz ein Musikspiel versteckt ist. Ist das nicht köstlich, Haydn? Man setzt sich darauf, landet mit dem Allerwertesten auf dem Sitz und in dem Moment, in dem man mit dem Allerwertesten auf dem Sitz gelandet ist, ertönen Flötentöne. Ach, köstlich. Ist einfach köstlich, das. Ja, sehr amüsant, Euer Durchlaucht. Ihr seid ein Spaßvogel. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Ach, Heiden. Mir ist heute so melancholisch zumute. Da, hören Sie. Jede Stunde ertönt diese Melodie. Jede Stunde. Sie langweilt mich. Könnten Sie nicht mal wieder ein paar Stücke für meine Flötenuhr komponieren? Ja, euer Durchlauf. Und für heute Abend hätte ich gerne eine neue Sinfonie, Haydn. Das Einzige, was mich aufheitern kann. Für heute Abend? Ja. Aber das ist ganz und gar unmöglich, euer Durchlaucht. Ein Streichquartett vielleicht, auch eine Klaviersonate, aber eine ganze Sinfonie? Eine ganze Sinfonie. Als wäre ich eine Spieluhr. Dabei habe ich noch keine Note zu Papier gebracht. Warum ist es so still? Kein Ton in meinem Kopf. Kein Geräusch hinter der Tür. Wenn wenigstens ein paar Töpfe klappern würden. Nanette. Nanette! Nicht da. Diese Stille. Nur das Ticken der Uhr. Du meine Güte, schon 4 Uhr nachmittags. Die Musiker müssen heute Abend vom Blatt spielen. Das Ticken der Uhr. Das Ticken der Uhr. Das Ticken der Uhr. Aber ja, ich lasse die zweite Violine das Ticken der Uhr imitieren. Im 16. Staccato. Und setze die erste Violine als Melodie darüber. Das Adagio Ihrer neuen Sinfonie hat mich ja schon wieder so melancholisch gestimmt, Haydn. Könnten Sie nicht mal wieder etwas Lustiges komponieren? Ein lustiges Stück für mein Marionettentheater? Oder eine lustige Oper? Ihr meint eine Opera Buffa? Ja, eine Opera Buffa. Aber eine Opera Buffa passt ja so gar nicht zu meiner Gemütsverfassung. Also eine Opera Seria? Ja, eine Opera Seria. Aber eine Opera-Seria ist ja nicht lustig. Also doch lieber eine Opera-Buffa? Ja, eine Opera-Buffa. Aber ich weiß nicht, Haydn, ob ich in meinem Zustand Heiterkeit vertrage. Also doch lieber eine Opera-Seria? Ja, eine Opera-Seria. Aber ein wenig heiter sollte schon zugehen in der Opera. Was halten euer Durchlaucht von einer Opera-Semiseria? Sie ist ernst und heiter zugleich. Ein glänzender Einfall. Ja, komponieren Sie mir eine Oper Semiseria. Zum Ostersonntag. Eine Opera Semiseria. Dazu soll es ein prachtvolles Feuerwerk geben. Ganz Esterhaza soll illuminieren. Oh ja, das gibt ein Spektakel. Ein Spektakel gibt das. Jawohl, euer Durchlaucht. Als wäre ich eine Marionette. Eine Opera Semiseria bis Ostersonntag. Unersättlich ist er, der Fürst. Der Fürst Esterhazy. Osterhazy. Fürst Osterhazy. Fürst Nikolausi Osterhazy. Was hätte er denn gern, der kleine Nikolausi Osterhazy? Vielleicht eine kleine Opera? Eine kleine Opera für unseren kleinen Osterhazy Nikolausi? Nikolaus, den Prachtliebenden, hat man ihn genannt. Auf Plateausohlen soll er durch sein Schloss stolziert sein, damit er größer wirkt. Er hat ja sein Esterhazer für den schönsten Ort auf Erden gehalten. Dabei war es eine scheißliche Gegend. Überall Sumpf und Morast, die Luft feucht und modrig und ständig blies ein kalter Wind. Immer im Frühjahr oder Herbst ist das kalte Fieber umgegangen. Und alle haben sie ausgeschaut wie die Gespenster. Und hier übernimmt die Viola die Melodie. Sie komponieren ja schon wieder. Ja. Aber der Arzt hat es Ihnen doch verboten, Herr Oberkapellmeister. Ja, was soll ich machen? Die Messe wird heute Abend aufgeführt und der letzte Satz ist noch nicht fertig. In Ihrem Zustand können Sie doch sowieso nicht konzertieren. Da brauchen Sie die Messe erst gar nicht zu Ende zu schreiben. Ich muss aber konzertieren, Nanette. Der Fürst wünscht es so. Der Fürst. Wer das kalte Fieber hat, gehört ins Bett. Sie haben recht, Nanette. Ich gehöre ins Bett. Endlich werden Sie vernünftig, Herr Oberkapellmeister. Legen Sie sich ins Bett und wenn Sie noch einen Wunsch haben sollten... Ja? Grießnockerlsuppe. Grießnockerlsuppe? Ich denke, der Herr Oberkapellmeister mag keine Grießnockerlsuppe. Ja, wenn ich gesund bin, mag ich keine Grießnockerlsuppe. Aber wenn ich krank bin, schon. Ich kann aber keine Grießnockerlsuppe machen. Es ist gar kein Grieß im Haus. Na, dann besorgen Sie halt welchen. Welchen besorgen? Na gut. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis die Haustür zuschlägt. Die Viola... Nein, die Viola hat an dieser Stelle nichts zu suchen. Wer sind Sie? Sie haben hier nichts zu suchen. Gesinde hat in den Räumen des Fürsten nichts zu suchen. Ich weiß, euer durchfürstlicher Hochlaucht. Deshalb wollte ich es ja auch eurem durchfürstlichen Kammerherrn sagen, aber der hat sich nirgendwo blicken lassen. Aha. Schön habt ihr es hier. All das Gold, all das Silber. Verlassen Sie auf der Stelle mein Antichambre. Die schönen Bilder, die vielen Spiegel und die Kronleuchter. Sie unverschämtes Stück, Sie. Verschwinden Sie. Ja, ja. Aber vorher habe ich euer Hochwohl durchlaucht, noch eine Mitteilung zu machen. Sie haben mir gar keine Mitteilung. Doch. Es ist nämlich wegen des Konzerts, hochgelauchter Fürst. Das Konzert? Ja, das Konzert. Es muss nämlich ausfallen, euer Hochwohlgelaucht. Was? Wieso? Und wieso sagt mir das der Kapellmeister nicht persönlich? Er hätte es euer Hochdurchgelaucht sicher persönlich gesagt, aber er kann es euer Hochdurchgelaucht nicht persönlich sagen, weil er ja doch das Bett hüten muss. Er hat das kalte Fieber. Das kalte Fieber? Ja. Mein Gott. Das kalte Fieber. Verschwinde. Ja. Raus da. Ja. Bevor es mich auch noch erwischt. Enchanté, Madame. Jawohl. Euer Durchfürstliche durchweicht. So. Jetzt muss ich nur noch dem Herrn Durchlaucht zu seiner Lauchsuppe... Lauchsuppe? Nein, Grießnockerlsuppe. Jetzt muss ich nur noch dem Herrn Durchlaucht zu seiner Grießnockerlsuppe... Nein, dem Herrn Oberkapellmeister... Dem Herrn Oberkapellmeister muss ich zu seiner Grießnockerlsuppe eine Lügengeschichte auftischen. Herr Oberkapellmeister, sag ich, es geht um wie das kalte Fieber, das... Nein, es geht um wie ein Lauffeuer, dass nämlich der Fürst Esterhazy jetzt auch das kalte Fieber hat. Und das Konzert? Das fällt deshalb aus. Ja, sonst bleibt er ja doch nicht im Bett, der Herr Oberkapellmeister. Wieso knurrt denn mein Magen so? Wieso bekomme ich plötzlich so Appetit auf Grießnockersuppe? Eine Köchin hat er zur Mutter gehabt, der Herr Kapellmeister. Der Klarinettist hat's erzählt. Und einen Wagenbauer zum Vater. Von dem hat er sicher das handwerkliche Talent geerbt. Aber ein Vetter vom Vater war's, der sein musikalisches Talent entdeckt hat. Er soll ja so eine schöne Stimme gehabt haben. Mit 8 hat er schon bei den Wiener Sängerknaben gesungen. Bis dann eines Tages die Kaiserin kam, Maria Theresia. Er singt nicht mehr, er kräht, hat sie gesagt. Ja, der Stimmbruch. Da war es dann auch aus mit dem Singen im Knabenchor. Und das Minuett ist auch gleich aus. Und ich bin wieder dran. Aber Herr Timpano, wo gehen Sie denn hin? Sie werden gebraucht im vierten Satz. Ich weiß, Herr Oberkapellmeister. Also was ist denn? Ich gehe meinen Paukenschlägel holen. Ihren Paukenschlägel? Ja, Herr Oberkapellmeister, beim Schlussakkord habe ich so fest auf die Pauke gehauen, dass er mir aus der Hand geflogen ist, aber kann nicht weit sein. Na, beeilen Sie sich bitte, das Finale steht bevor. Ja, also so beeilen Sie sich doch. Köstlich, dieser Haydn, einfach köstlich, was der sich wieder hat einfallen lassen. Jetzt hat er auch noch eine Akrobatiknummer in seine Musik mit eingebaut. nur geklappt hat sie nicht. Der Akrobat da hinten mit den 2 Jonglierstäben muss noch üben. Bis zu den Hofschranzen in der ersten Reihe ist er geflogen, mein Paukenschläge. Ein Glück, dass er keinem von denen auf den Kopf gefallen ist. Aber was hätte das schon gemacht? Einen Sparren haben die eh schon alle. Den größten Sparren aber hatte zweifellos der Fürst. So etwas dürfen Sie Ihrem Fürsten nicht antun. Aber es wäre ja nur für ein paar Wochen, Euer Durchlaucht. Sie dürfen mich nicht verlassen. Ohne Ihre Musik versinkt mein Gemüt in schwärzeste Melancholie. Sie können komponieren für wen Sie wollen, Haydn. Für die Engländer, meinetwegen sogar für die Franzosen. Wenn Ihr Ruhm über Esterhazer hinausreicht, umso besser. Aber Sie sind mein Hofkompositeur. Sie bleiben hier. Eine Reise würde meinen Ruhm doch nur vergrößern, Euer Durchlaucht, und damit den euren. Keine Widerrede. Hier, da haben Sie ein Säckel Dukaten. Und jetzt bleiben Sie hier. Sagen Sie, Haydn, haben Sie von diesem jungen Musikus gehört, der am kaiserlichen Hof in Wien so einen Eindruck machen soll? In Wien? Dabei ist er gerade mal Mitte 20. Wie hieß er noch? Ach, der Name tut nichts zur Sache. Mozart, Euer Durchlaucht. Sie meinen sicherlich den Herrn Mozart. Ja, Mozart. Was für ein Name. Der Kaiser soll sich nur ja nicht so viel einbilden auf ihn. Oh, der Kaiser kann sich einiges einbilden auf ihn. Dieser junge Musikus ist der größte Komponist, den ich kenne. Haydn, wie können Sie so etwas behaupten? Solch ein Talent wird es in 100 Jahren nicht mehr geben. Glaubt mir, Euer Durchlaucht. In 100 Jahren nicht? Das ist... Wollen Sie mich beleidigen? Ich habe den größten Hofkompositeur, nicht der Kaiser. Aber euer Durchlaucht, der Herr Mozart ist ja gar nicht Hofkompositeur. Dabei wäre es ihm so zu wünschen. Wie Sie sich für diesen Burschen verwenden, Haydn. So? Er ist also gar nicht Hofkompositeur. Naja, er soll ja auch so schlechte Manieren haben. Mozart! Der ist ja jetzt auch schon tot. Gerade mal 35 ist er geworden. Was hat der seinen Papa Haydn verehrt? Und was war er glücklich, wenn er mit ihm musizieren durfte? Ich hab's vom Cellisten. Streichquartette haben sie zusammengespielt. Natürlich nur, wenn der Herr Kapellmeister mal ausnahmsweise für ein paar Tage nach Wien durfte. Inzwischen kann er ja musizieren und konzertieren, wo er will. Demnächst soll er sogar mit einem seiner Schüler auftreten, einem Herrn Beethoven. Ein ungestümer Kerl. Der hat doch einem Kellner im Wirtshaus vor Wut die Suppenschüssel an den Kopf geschmissen. Nanette? Oh, jetzt habe ich den Herrn Oberkapellmeister wieder beim Komponieren gestört. Bitte verzeihen Sie vielmals, Herr Oberkapellmeister, aber ich... Woher haben Sie das? Was? Diese Melodie. Welche Melodie? Die Sie gerade gesungen haben. Ich habe keine Melodie gesungen, Herr Oberkapellmeister. Ich habe nur ein bisschen mit den Schüsseln geklirrt. Ich wollte dem Herrn Oberkapellmeister das Mittagessen richten, wenn's recht ist. Aber Sie haben eine Melodie dabei gesungen. Nein. Habe ich nicht. Doch. Und die ging so. Ach, die. Aber die haben Sie doch heute Morgen gesungen, als Sie sich barbiert haben. Ja, wissen Sie denn das nicht mehr? Nein. Nein. Meine Fantasie spielt auf mir, als wäre ich ein Klavier. Ich kann mich nicht erinnern, diese Melodie gesungen zu haben. Aber es ist eine hübsche Melodie. Eine sehr hübsche Melodie sogar. Ich werde sie mir für einen ganz besonderen Anlass aufheben. Es braucht einen Anlass. Haydn, es braucht einen Anlass. Ja. Wann wird endlich wieder geheiratet? Wann kommt endlich wieder hoher Besuch? Erinnern Sie sich, Haydn, damals, als Maria Theresia zu Gast war, was war das für ein Fest? Ja. 3 Tage lang, nichts als Spektakel. Ich könnte eine neue Oper für euch komponieren. Ich will Spektakel. Oder eine neue Messe. Ich will Spektakel. Eine neue Sinfonie. Ich will Spektakel. Ein Klavierkonzert. Spektakel. Oder ein Divertimento? Erinnert ihr euch, euer Durchlaucht, ich habe früher viele kleine Divertimenti für euch komponiert. Zu eurem größten Vergnügen. Spektakel. Vielleicht ein Bariton-Trio? Haydn, Spektakel. Was der Kaiser kann, das kann ich auch. So hat er gelebt, der Fürst. Und so ist er gestorben. gerade mal ein halbes Jahr, nachdem der Kaiser das Zeitliche gesegnet hat. Fast 4 Millionen Gulden Schulden soll er seinem Sohn hinterlassen haben. Er hat halt doch ein bisschen über seine Verhältnisse gelebt, der Prachtliebende. Und sein Sohn? Na, der hat zwar den Herrn Kapellmeister im Amt behalten, aber keine 2 Tage, nachdem der Vater gestorben ist, hat er die Hofkapelle aufgelöst. Die Hofkapelle aufgelöst? Wenn das so ist, breche ich noch morgen nach Wien auf. Und dann? Sklavendasein, ade. War das jetzt der Paul Anton oder der Anton Paul? Egal, der ist ja auch schon gestorben. Und dann kam der Nikolaus. Ja, Fürst Nikolaus der Zweite Esterhazy. Der, der dort oben in der Loge sitzt. Das ist doch jetzt tatsächlich schon der 4. Fürst Esterhazy, dem der Herr Haydn dient. Der 4. Satz geht zu Ende. Das Finale. Fortissimo. Da hau ich noch mal richtig auf die Pauke. Ins Publikum. Köstlich! Einfach köstlich das! Als wäre ich ein Klavier. Haydn am Hof Esterhazy. Ein Hörspiel in 4 Sätzen von Melanie Becher. Es sprachen Josef Haydn, Hans Piesbergen, Fürst Nikolaus Esterhazy, Jens Winterstein, Herr Timpano, Martin Leutgeb, Nanette, Lisa Wildmann. Ton und Technik, Rolf Knapp und Claudia Peike, Regieassistenz, Konstanze Renner, Regie, Michael Utz. Redaktion, Elisabeth Arzberger, Produktion Südwestrundfunk 2009.